Willkommen zu einer neuen TagView Podcast-Folge. Und wie in jeder Folge habe ich natürlich auch in dieser Folge wieder jede Menge Themen für euch vorbereitet. Unter anderem heute unser ganz aktuelles, heißes Thema, nämlich der iPad von Apple. Apple hat vor kurzem die neue Version oder neue Sorte von Tablet-PCs vorgestellt, jedenfalls aus ihrer Sicht. Und zwar das iPad. Und wir wollen uns heute damit ein wenig beschäftigen, auseinandersetzen. Zunächst einmal wollen wir uns anschauen, was die Software- und Hardware-Daten sind. Und dann werde ich so ein bisschen auch in die Kommentierung hineingehen und mal erläutern, wie das so aus meiner Sicht aussieht. Mit dem iPad, ist das wirklich eine Riesenrevolution? Wird das wunderbar ankommen? Ist das wirklich so was Großes, was von den Apple-Jüngern ja immer gehypt wird? Und fangen wir quasi mit diesem Thema an. Und mit einer kleinen Übersicht, was ist überhaupt das iPad? Für diejenigen, die es noch nicht gehört haben, es handelt sich um ein Tablet-PC, allerdings von Apple. Und das heißt was, nämlich Apple hat hier auf verschiedenste Komponenten gesetzt. Zunächst einmal auf ihre Erfahrung, die sie bereits mit Multitouch-Geräten wie dem iPhone oder dem iPod Touch haben. Und natürlich die Erfahrung mit der Software, die darauf läuft. Und so hat Apple, wie nicht ganz unerwartet, quasi ein iPod Touch mit 10 Zoll Diagonale quasi herausgegeben. Und im Grunde genommen ist es nichts anderes. Fangen wir mal zunächst einmal mit der Abarbeitung der Hardware-Liste an, damit ihr so einen Überblick bekommt, was ist das überhaupt, was steckt da überhaupt drin. Also in diesem Tablet steckt natürlich, wie bereits erwähnt, so ein Multitouch-Display wieder mit drin. Befeuert wird das Ganze mit einem LED-Backlit IPS, so heißt die Technologie, mit 9,7 Zoll Multitouch natürlich und 1024x768er Auflösung. Das ist doch schon fürs Websurfen Standardauflösung, würde ich sagen. Das ist auch die Auflösung, glaube ich, wo ich jetzt gerade in meinen Röhrenmonitor reinschaue. Eine recht ordentliche Auflösung. Für diese 10 Zoll auf jeden Fall sehr gut zu gebrauchen. Es gibt Netbooks, also 9,7 Zoll hat ja das iPad von Apple, und es gibt Netbooks mit 10,1 Zoll, die haben eine etwas kleinere, abgespecktere Auflösung. Also da bin ich schon froh, dass Apple da so eine Standardauflösung gewählt hat. Fürs Websurfen sicherlich sehr gut geeignet. Gut, wie schwer ist das ganze Teil? Es gibt ja zwei Varianten, muss man dazu sagen. Die erste Variante, also die billigere Variante, nur mit WLAN ausgestattet, die hat so 680 Gramm, bringt sie auf die Waage, und die UMTS-Variante 730 Gramm. Ist auf jeden Fall sehr, sehr leicht, also leichter als so ein Standard-Netbook, was dann doch schon 1 Kilogramm und darüber so kurz darüber auch schon schwer werden kann. Das Ganze ist etwa 1,3 cm dick, wobei ich mir nicht ganz sicher bin, wie das mit dem UMTS dann aussieht. Also in dem UMTS-Modell könnt ihr mir vorstellen, dass das doch ein bisschen was dicker ist. Ist bepackt mit einer Batterie, oder einem Akku, der 10 Stunden lang hält, Lithium-Polymer, das ist ja das, worauf Apple jetzt letztens auch umgestiegen ist, quasi auf diese Akkus, also nicht mehr Lithium-Ionen, sondern Polymer-Akkus mit 25 Wattstunden. Dann steckt natürlich auch noch für die Anbindung ans Internet eine WLAN-Karte drin oder ein WLAN-Chip, 20811N, also der N-Standard. Das heißt, ihr könnt damit wirklich wunderbar und schön im WLAN surfen, der schnellste WLAN-Standard, den es momentan gibt. Bluetooth ist natürlich auch in der aktuellsten Version 2.1 drin mit EDR. Dann gibt es noch, wie gesagt, zur Konnektivität noch ein zweites Modell mit UMTS, also 3G-Anbindung. Dort besteht dann die Möglichkeit, eine SIM-Karte des Herstellers reinzutun und dann quasi mit UMTS zu surfen. Richtig interessant finde ich die CPU, die eingebaut ist, oder der Hauptprozessor, sagen wir besser so. Das ist nämlich eine Eigenentwicklung von Apple, Apple A4. Apple hat ja vor kurzem, es war letztes Jahr, im September, glaube ich, haben sie eine Chip-Schmiede gekauft, die ARM-Prozessoren hergestellt hat oder Power-PC-Prozessoren hergestellt hat. Und nun trägt das wohl erste Früchte und wir sehen eine erste Eigenentwicklung von Apple, ein A4, natürlich basierend auf dem ARM. Und mit 1 GHz getaktet. Das Interessante bei ARM-Prozessoren Ich habe ja bereits einen Podcast darüber gemacht, ist dieser Aufbau. Das heißt, dort ist nicht nur die CPU mit integriert, sondern dort ist quasi alles mit integriert. GPU, Netzwerkkarte, Soundchip, alles Mögliche ist da auf einem Chip vereint. Und das hat Apple hier auch gemacht. Spart natürlich Platz. Und dieser Chip soll natürlich geringe Abwärme schaffen. Ich habe jetzt bei der Präsentation des iPads keinen Lüfter. Keine Lüfterschlitze gesehen. Ich gehe also mal davon aus, da werden auch keine vorhanden sein bei diesem Chip. Wenn das wirklich so richtig ARM-mäßig aufgebaut ist, dieser Chip, wird das auch nicht nötig sein, der wird nicht sonderlich warm. Dann gibt es neben diesen zwei großen Modellen, einmal mit WLAN und einmal mit UMTS, gibt es noch Unterscheidungen, was die Festplattengröße angeht. Davon gibt es jeweils drei Versionen. Das heißt, es gibt einmal 16 GB, 32 und 64 GB. Das sind alles Flash-basierende Speicher, die dort eingesetzt werden. Ich glaube, auf der Präsentation wurde von SSD-Speichern geredet. Auf der Homepage von Apple steht aber nur noch Flash-Speicher. Weshalb ich davon ausgehe, sind nicht wirklich die super SSDs, die dort eingebaut sind, sondern wirklich so etwas billigere Flash-Speicher. Irgendwo muss Apple sparen. Dazu komme ich aber gleich auch noch, wenn wir den Preis sehen. Gut, was kann das Teil noch oder was hat das noch in Sachen Hardware zu bieten? Hat einen 30-Pin iPod-Stecker oder eine Steckmöglichkeit für diesen iPod-Stecker. Das heißt, dieser ganz normale Kram, den man von Apple kennt, um sein iPhone oder seinen iPod quasi mit seinem PC zu vermählen, den hat hier Apple auch beibehalten. Man hat also nicht irgendwie gewechselt auf einen anderen Stecker, sondern ist diesem Stecker treu geblieben. Ob jetzt zum Beispiel auch alte iPod-Stecker mit diesem neuen iPad funktionieren, müsste ich nochmal ausprobieren. Wenn man das Gerät in der Hand hat, kann man das sicherlich ausprobieren. Ansonsten bin ich da etwas skeptisch. Dann, was den Sound angeht, dort ist natürlich ein Sound mit Lautsprecher eingebaut. Ich habe jetzt allerdings nur jetzt eine Lautsprecherbuchse quasi gesehen oder einen Ausgang für die Lautsprecher und gehe denn davon aus, dass da nur Mono-Sound rauskommt, also kein Stereo-Sound. Es gibt einen Kopfhörer-Ausgang und es gibt ein eingebautes Mikro, kein Mikro-Eingang, sondern einfach nur ein eingebautes Mikro. Wenn die Mikros ungefähr so gut sind wie die im MacBook, dann würde ich sagen, ja, das ist doch relativ gut. Was so ein bisschen fehlt, ist, oder es gibt keine Kamera, keine Webcam oder sowas. Dazu kommen dann auch gleich, was die Bewertung der Hardware und der Software natürlich angeht. Mit eingebaut ist natürlich, wie vom iPhone oder iPod Touch bekannt, ein Beschleunigungssensor und so ein Lichtsensor, der dann automatisch die Helligkeit, die Hintergrundhelligkeit des iPads herunterregelt oder hinaufregelt, je nachdem, wie die Helligkeit in der Umgebung ist. Dann interessant vielleicht für einige noch die Knöpfe, die alles da an diesem iPad dran sind. Ist ja eigentlich ein Touchscreen. Dort gibt es einfach nur diesen An- und Ausschalter, den kennt man ja vom iPhone. Es gibt einen Mute-Knopf, also zum Lautlosstellen des Lautsprechers und für natürlich die Einstellungsmöglichkeiten für die Lautstärke hoch- und runterdrehen. Dafür gibt es Knöpfe und es gibt natürlich den altbekannten Home-Knopf, um eine Applikation zu beenden oder auf dem Homescreen zu landen. Also das ist relativ bekannt alles, sieht auch aus auf den Screenshots wie ein etwas zu groß geratenes iPhone oder iPod Touch. Und das war es eigentlich im Grunde genommen, was man zu der Hardware sagen kann, großartig. Die Bewertung, wie gesagt, hinterher. Kommen wir zur Software. Was läuft denn auf diesem iPad eigentlich drauf? Das Wichtigste ist natürlich das Betriebssystem. Was läuft da drauf? Da läuft im Grunde genommen das gleiche OS drauf, was man auch auf dem iPhone oder iPod Touch laufen hat. Also das iPhone OS, also eine modifizierte Variante des OS 10 Kernels. Und natürlich, wenn jetzt ein iPhone OS drauf läuft, gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dass man dort iPhone Software drauf laufen lässt. Das ist im Grunde genommen keine Emulation oder sowas, was da drauf läuft, weil ja in dem iPhone oder dem iPod Touch ja im Grunde genommen die gleiche Prozessorfamilie drin ist, muss man im Grunde genommen die Software nicht anpassen großartig. Da hat also Apple sich schon ein bisschen was Gedanken gemacht. Allerdings ist ja diese iPhone-Software ein bisschen was klein und da hat sich Apple gedacht, ja, warum kann man die da nicht einfach vergrößern und hat einfach einen Button eingebaut, der diese iPhone-Software vergrößert, also auf das Doppelte skaliert. Ob das gut ist oder schlecht ist, müssen wir gleich nochmal besprechen. Wie sieht's mit weiterer Software aus? Was ist denn da noch drin? Also im Grunde genommen die ganze Suite, die man kennt an Software, also Safari, Mail. Es gibt eine Foto- und eine Video-Applikation, das ist vielleicht neu für iPhone und iPod Touch-User. YouTube ist wieder mit dabei mit einer eigenen Applikation. Es gibt iTunes, beziehungsweise hier heißt es ja dann iPod-Modus quasi. Und natürlich dann mit dem Store auch noch iTunes Store, Music Store oder Allgemein Store, wo man sich dann Musik, Videos und so weiter kaufen kann. Es gibt den App Store, wo man sich Software runterladen kann oder auch kaufen kann. Den altbekannten App Store im Übrigen. Also das ist jetzt, so wie ich das gesehen habe, kein neuer App Store, sondern das ist der altbekannte iPhone App Store. Es gibt iBooks, das ist ein neuer Store auch im Grunde genommen. Ich glaube, der fließt auch mit in iTunes irgendwann mal ein. Dort kann man sich Bücher kaufen, was natürlich auch für so ein Tablet sehr interessant ist. Dann gibt es natürlich die altbekannte Google Maps Applikation, es gibt die Notizen, es gibt einen Kalender, Kontakte, die Suche, Spotlight ist natürlich auch wieder mit dabei und das ganz Besondere, es gibt ein Softwarepaket, was Apple extra für den iPad portiert hat quasi und zwar oder neu geschrieben hat und zwar ist das iWork for iPad. Und ja, das ist das, was zur Software zu sagen ist. Nochmal kurz der Preis. Ohne 3G soll das hier in Deutschland 499 Euro, die billigste Variante, 16 GB Flash-Platte und 599 die 32 GB Version und 699 die 64 GB Version mit UMTS, also 3G-Chip, kostet die billigste Variante 629, dann das nächste teure 729 und 829 im Grunde genommen, also immer ein Hunderter mehr. Ja, der Preis ist recht moderat, muss man ganz sagen. Für Apple-Verhältnisse reicht das ja schon fast an Mac Mini-Verhältnisse ran. Der war ja am Anfang auch so billig oder günstig, sagen wir besser mal so. Ja, billig im Falle von Apple wäre dann wirklich, glaube ich, dieser Flash-Speicher, der ein bisschen was langsam zu sein scheint. Da müssen wir mal abwarten, was die ersten Benchmarks herausgeben. Was den Prozessor angeht, würde ich sagen, ja, das ist jetzt so ein 1 GHz ARM-Prozessor von Apple, so ein bisschen was angepasst natürlich für die Bedürfnisse, die Apple selber hat. Deshalb würde ich mal davon ausgehen, das müsste mit der Software, die Apple ausliefert, recht gut laufen. Also mit dem iPhone OS und der iPhone Software auf jeden Fall flüssig, weil die ist ja sowieso für Prozessoren gemacht, die noch etwas schwächer sind. Das wird also flüssig laufen. Was jetzt die eigenen angepassten Apps angeht, so Fotos, Videos, da würde ich mal behaupten, ja, das könnte vielleicht noch ein bisschen was an Performance, da könnte man noch ein bisschen was an Performance herausholen. Es gibt schon einige Videos und kleine Tests von Leuten, die das sich mal angeschaut hat. Ich glaube, Engadget hat sich das mal angeschaut und ein Video rausgebracht, wo man genau sieht, wie die Software bedient wird von einem und wie man damit umgehen kann. Und allgemein fange ich jetzt mal an mit, gehe ich mal so ein bisschen über in die Bewertung des Ganzen. Von der Hardware würde ich sagen, ja, da hat Apple sich was Gutes geleistet. Ordentlicher Akku drin, 10 Stunden für so ein Tablet mit buntem Display und hier wirklich IPS 9,7 Zoll. Wow, das ist recht ordentlich. So viel schaffen Netbooks auch, aber vielleicht nicht so mit so einem guten Display, muss man wirklich sagen. Die Auflösung ist auch toll. Da kann man Apple auch noch gratulieren zu. Noch besser wäre natürlich immer schön. Ich glaube, das wird das Erste sein, was Apple dann upgraden wird, wenn es eine neue Version gibt, ist dann die Auflösung sicherlich höher. WLAN-Chip ist auch in Ordnung. CPU, GPU, habe ich ja gesagt, ist auch schon in Ordnung. Das, was noch so ein bisschen fehlt an der Hardware, an der reinen Hardware, ist so die Möglichkeit, andere Geräte oder Sachen anzuschließen. Es gibt also keine Möglichkeit, USB-Geräte zum Beispiel anzuschließen, was sehr nett wäre, um zum Beispiel Tastatur und Maus irgendwie mit dem Pad zu verbinden, falls man das mal benötigt. Da gibt es keine Möglichkeit. Ich glaube, es gibt noch nicht mal eine Möglichkeit, überhaupt irgendwie eine Maus anzuschließen, auch wenn man das irgendwie versuchen würde. Dieses iPhone OS unterstützt das einfach gar nicht. Und interessanterweise bietet Apple aber die Möglichkeit, natürlich per Nachrüstung andere Hardware noch dazu zu kaufen, und zwar das iPad Dock zum Beispiel, was einem im Grunde genommen nur ermöglicht, das iPad vernünftig hinzustellen, in so einem Rahmen quasi, und man kann dann das Ganze mit dem PC synchronisieren, aufladen, wie man es eigentlich kennt vom iPod. Allerdings wird das nicht mitgeliefert, sondern es verkauft natürlich Apple separat, was natürlich Abzockerei, würde ich ganz einfach sagen, weil so ein Dock gehört einfach dazu, zumindest bei diesem iPad. Das ist das muss einfach dazu, nicht nur, man hat selbst auf das Stromkabel verzichtet und liefert das iPad quasi wie so ein iPhone oder wie so ein iPod Touch aus, einfach nur mit so einem USB-Dongle auf der einen Seite und zum anderen auf der anderen Seite dieser iPod-Connector. Also zum Aufladen nicht, eigentlich gar nicht so gut geeignet, weil im Grunde genommen ist das iPad ja auch so entwickelt worden unter dem Hintergrund, ja, wir wollen das für Leute interessant machen, die vielleicht noch nicht mit dem PC arbeiten oder kein PC zu Hause haben. Und da ist das natürlich ein bisschen ärgerlich, wenn man so einen USB-Anschluss nur zum Laden von dem Gerät mitbekommt. Da muss man sich direkt einen Dock mitkaufen. Richtig dreist finde ich dann aber diesen Stromadapter, der nicht mitgeliefert wird und der dann extra zu kaufen ist und der dann auch, ich glaube, 60€ oder 40€ kostet. Also das ist auf jeden Fall richtig dreist von Apple. Und auch richtig dreist finde ich, dass man sich für, man hat ja eine Foto-Applikation drauf, aber die Fotos, die müssen dann auch im Grunde genommen vom PC geladen werden, weil es gibt keinen Anschluss, keinen USB-Anschluss, um von der Kamera was zu laden. Es gibt halt nur diese Möglichkeit, mit dem iPod-Connector vom PC Bilder auf den iPod zu laden. Oder man kauft sich ein extra iPad-Kamera-Verbindungs-Dongle. Das ist einfach auch wieder so ein für einen iPod-Connector gebautes Teil, was man quasi dort ansteckt. Und dann hat man die Möglichkeit, SD-Karten zum Beispiel zu lesen oder USB-Geräte anzuschließen, wie so eine Kamera. Und das wird auch separat verkauft. Ich glaube auch mindestens, ich kenne ja Apple, mindestens 60€. Und das ist auch wieder richtig fies. Also das in Sachen Hardware eigentlich recht ordentlich. Die Ausstattung des Gerätes selber ist ordentlich, aber was so drumherum mitgeliefert wird, ist natürlich wieder Mangelware. Da hat Apple was gespart, an der Soundanlage auch ein bisschen gespart, so Mono-Sound, naja, und am Flash-Speicher auch ein bisschen was gespart. Also irgendwo mussten sie sparen, damit sie auf den 499er Preis runterkommen für die billigste Version. An der Software haben sie, naja, je nachdem, wie man es sehen möchte, auch gespart. Ich habe mir ja direkt nach der Präsentation das Video oder die Sondersendung von Mac TV angeschaut. Und da muss ich ehrlich sagen, also das sind wirklich, ansonsten finde ich die Berichte relativ gut und auch teilweise objektiv, würde ich mal sagen, im weitesten Sinne. Allerdings, das war so richtig Fanboy-Gehabe, was sie da gemacht haben. Denn man ist da in keinster Weise auf die Software eingegangen, die dann auf diesem iPad läuft. Also kritisch sich dazu äußern zu der Software war, glaube ich, nicht so in. Und ich will mal kurz so ein paar Sachen aufgreifen, die mich so ein bisschen ärgern in diesem iPad. Zunächst einmal, man kann keine vernünftige Software drauf installieren. Das ist einmal prozessorbedingt, das heißt, die normale Software, die auf einem Mac läuft, kann man dort nicht installieren. Ich weiß jetzt auch nicht, wie es aussieht mit so Dingen, was man vielleicht dringend brauchen kann, VPN-Verbindung zum Beispiel mit Cisco Client, wenn ich so an die Uni oder so denke, dann ist das sicherlich eine wichtige Sache, die dann auch nicht geupdatet werden kann separat, sondern da muss man auf einen iPhone OS-Update warten und das ist so ein bisschen was, schränkt das Ganze so ein bisschen ein. Die Software, man hat halt iPhone-Software nur drauf und die ist natürlich ein bisschen beschränkt. Man hat nicht so richtig, was ich nicht gesehen habe, ist so zum Beispiel Bilderbearbeitungssoftware. Das eignet sich ja für so ein Tablet, dass man sich so ein paar Bilder damit bearbeiten kann. Da muss man auf iPhone-Software zurückgreifen. Ich weiß nicht, ob das so der Brüller ist, auch mit dieser Möglichkeit, das auf zweifach zu skalieren. Ja, bei einigen normalen Applikationen, so Facebook, Applikationen, Nachrichten lesen, ja, vielleicht. Aber so Spiele zum Beispiel, wenn die auf zweifach skaliert sind, das wird so ein bisschen pixelig und ruckeln sollte es eigentlich nicht, aber pixelig wird es so ein bisschen. Und ob das so die Hammerqualität ist, das wage ich mal zu bezweifeln. Was jetzt die Internet-Applikationen angeht, ja, Safari, relativ gut, ordentlicher Browser, im Grunde genommen aber auch kein Unterschied zu dieser iPhone-OS-Version. Das heißt, man kann immer noch nicht irgendwelche Sachen herunterladen, Daten herunterladen, wird nicht möglich sein. Das, was man machen kann, wo ich hoffe, dass man es machen kann, ich weiß es nicht ganz genau, ist so PDFs öffnen. Also das geht ja mit dem iPod Touch oder iPhone auch schon, das müsste mit dem Safari auf dem iPad auch gehen, aber so Anhänge runterladen, ZIP zum Beispiel, ZIP, wenn man sich per Webmail-Dienst irgendwie anmeldet, kann man nicht machen. Selbst im Mail-Client selber gibt zwar viele Möglichkeiten, Dateien zu öffnen, also so Excel, PowerPoint oder Word-Dokumente lassen sich öffnen, Textdokumente, PDFs lassen sich öffnen, diese ganzen Pages, Numbers und Keynote-Dokumente von Apple lassen sich natürlich auch öffnen, aber man kann zum Beispiel keine ZIP-Dateien öffnen, was natürlich ärgerlich ist, weil die meisten Leute immer noch per Mail, wenn sie mehrere Dateien haben, die in einen ZIP packen und dann verschicken. Und das ist sehr, sehr ärgerlich. Und das für so ein, ja, für ein iPhone hätte ich vielleicht noch gesagt, Schmerzgrenze erreicht, aber noch nicht überschritten. Aber beim iPad hätte ich gesagt, nee, da ist die Schmerzgrenze schon überschritten. Bei so einem Gerät wünsche ich mir dann doch, dass ich zumindest ZIP-Dateien öffnen kann. Was die Fotos- und Videos-Applikation angeht, so sieht's so aus, dass die Foto-Applikation ähnlich wie das iPhoto arbeitet. Ich denke mal, auch Synchronisation mit iPhoto ist möglich. Nett ist wirklich die Oberfläche. Da muss man wirklich sagen, Apple hat wieder alle Arbeit geleistet bei den Programmen. Die lassen sich sehr intuitiv bedienen, zumindest von dem, was man da gesehen hat. Es gibt so stapelmäßig, sind die angeordnet. Man kann die mit so einem Fingerpinch, so wie beim Zoomen beim iPhone, kann man sich so einen Stapel aufmachen, schon mal reingucken oder den wieder zumachen. Das ist eine sehr, sehr nette Idee. Gleiches gilt dann auch für Videos, wobei die Videos so eher in so einer Videothek-mäßig angeordneten Bibliothek integriert sind. Das muss man im Grunde genommen zu allen Applikationen sagen, dass die alle in eine eigene Bibliothek mit integriert sind und es gibt zum Beispiel keinen Dateimanager, um im Dateisystem rumzusurfen. Naja, beim iPad hätte ich mir das vielleicht eventuell gewünscht, dass ich da mehr Dateien irgendwo separat ablegen kann, wenn ich mir gerade überlege, dass ich hier so ein iWork zum Beispiel auch noch habe, was fürs iPad auch erhältlich ist, was man sich aber, so wie ich es verstanden habe, separat kaufen muss. Naja, Apple weiß, wie man Geld verdient an der Stelle. Okay, das iWork, da hätte ich mir, okay, hätte ich gesagt, ja, gut, kann man auch separat verkaufen. Gibt ja dann die iPhone-Software, die dann ja noch kostenlos besorgt werden kann. Aber ich hätte mir wirklich schon gewünscht, dass zum Beispiel bei dem iWork, da hat man auch das Ganze, die Dokumente in Bibliotheken integriert. Natürlich für den einfachen neuen User ist das sicherlich eine super Sache. Für den etwas erfahrenen User, ungewohnt und zu beschränkt, würde ich mal sagen. Gleiches gilt dann auch für YouTube-Applikationen. Die kann halt nur diese YouTube-Videos abspielen. Andere Hersteller werden gar nicht unterstützt, obwohl es technisch sicherlich möglich ist, weil die meisten Hersteller eben auf dieses MP4 H.264-Format setzen und dieses auch einsetzen und eine API bereitstellen, womit das sicherlich auch abspielbar ist. Was iTunes angeht, ja, solides Programm. Was mich interessieren würde, ob es möglich ist, mit einem normalen MacBook zum Beispiel die Bibliothek zu sharen oder zumindest abzuspielen, weil das klappt mit meinem iPod Touch zum Beispiel nicht. Und da würde mich mal interessieren, ob das bei dieser iPod-Version oder iTunes-Version auf dem iPad geht. App Store, wie bekannt aus der iPhone-Software-Welt, iBooks ist auch sehr gut gelungen. Man hat wirklich auch wieder so eine Bibliotheksfunktion, wo diese Bücher quasi abgelegt werden in einem Regal und man kann sich die in einem Shop einfach runterladen. Da gibt es diese netten Flip-Over-Effekte, wo man direkt sieht, wo das Buch hingelegt wird. Auch das ist, muss man wirklich sagen, für die neuen Benutzer, die noch nie mit dem PC gearbeitet haben, eine super Sache eigentlich. Und im Grunde genommen würde ich auch sagen, ja, das ist wirklich für die Leute, die noch nie so einen PC in der Hand hatten, die auch nicht die Maus erlernen wollen. Für die ist das eine super geniale Sache, die auch wenig rumtippen, wenig E-Mails checken, nur im Internet mal surfen wollen, Zeitung lesen wollen, Bücher lesen wollen, eine super Sache. Wobei Bücher lesen alleine, das sollte man besser nicht machen, weil da würde ich sagen, ja, das Display und die Akkulaufzeit, das dauert noch ein bisschen, bis die Akkulaufzeit so hoch ist, dass man wirklich auch ein Buch durchlesen kann. Da ist man mit Kindle und anderen Geräten doch besser aufgehoben, die dann nur für das reine Buchlesen da sind und dann ein bisschen was Extras nur bieten. Und beim iPad ist es ja so, es bietet viel und unter anderem auch das Bücherlesen. Apropos Bücherlesen, auch nett gemacht, so das erste Mal, glaube ich, dass ich das richtig in Aktion gesehen habe, so Animationseffekte beim Umblättern von Seiten, dass man die Seiten so anfassen kann und virtuell umblättern kann. Das ist recht nett gemacht, gab es schon vielfach in anderen Demos, ich glaube schon 20, 30 Jahre alt, wo man es mit der Maus auch machen konnte, aber man hat es nie irgendwie geschafft, das in eine vernünftige Applikation für Endanwender reinzubringen. Apple hat es jetzt gemacht, also gut, dass das nicht nur eine Tech-Demo geblieben ist, sondern dass das jetzt eingebaut worden ist. Maps ist auch eine gute Sache, hat man auch wieder ein paar Animationseffekte hinzugefügt, ansonsten ist das gute alte Google Maps. Notizen und Kalender ist auch relativ gut geworden, das hat so einen Hauch an physikalischer Welt, also man hat das so richtig in Farben richtig reingepackt und versucht das so realistisch wie möglich rüberzubringen, muss man sagen, eine recht gute Sache. Was nicht mitgeliefert wird, ist eine Tastatur. Dafür gibt es diese virtuelle Tastatur, die man vom iPhone schon kennt. Die hat natürlich ein bisschen den Nachteil, so wie ich finde, zumindest was ich bisher gesehen habe. Man muss die Hände quasi über dem Touchpad schweben lassen, um dann zu tippen. Ich finde das so als Vieltipper ein bisschen was blöd. Apple hat sich das wohl auch gedacht, dass das nicht so wunderbar ist und hat auch direkt ein Accessoire rausgebracht. Und zwar gibt's ein iPad Dock mit Keyboard drauf, wo man dann quasi das Ganze, also man kriegt das Dock und da ist ein Keyboard auch noch drauf, wo man das Ganze dann reinstecken kann und dann auch längere Texte drauf tippen kann für die Leute, die es wollen. Was ich so ein bisschen vermisst habe bei diesem iPad Docks, ist die Möglichkeit, das auch quer irgendwie aufzubauen. Also diese 16:9 Videos oder sowas lassen sich ja wunderbar anschauen, wenn man diese quer irgendwie aufbaut, aber man steckt das rein wie so ein iPod oder iPhone, einfach von oben, also horizontal rein, und das sieht dann ein bisschen was blöd aus, würde ich sagen. Fürs Texte schreiben vielleicht nicht so, aber fürs Video anschauen ein bisschen was blöd. Gut, was die Software angeht, finde ich das so ein bisschen was eingeschränkt, so ein bisschen alles. Also iPhone-Software kompatibel, schön und gut, aber so normale Desktop-Applikationen hätte ich mir dann doch schon auf diesem iPad gewünscht. Dann wäre es auch eine Konkurrenz für die Netbooks, weil das versucht ja Apple so zu sagen. Apple meint ja, Netbooks war der Versuch, was zwischen so einem Smartphone und einem Notebook zu machen. In Wirklichkeit ist das dann so billig Notebooks mit kleinem Prozessor und Auflösung gelandet und gemündet. Man muss aber sagen, Netbooks haben sich durchgesetzt auf dem Markt und Apple muss jetzt erst einmal mit dem iPad versuchen, dort den Markt quasi mit dieser anderen Idee zu erobern. Und da würde ich sagen, ein Knackpunkt ist wirklich, dass Apple die Software zu sehr reguliert. Das heißt, es muss alles so wie beim iPhone durch eine Prüfung laufen, ob die Software es erlaubt ist. Man blockiert die Entwickler so ein bisschen. Man hat nur das eine SDK, die Entwickler sind so ein bisschen darauf angewiesen, dass da die Funktionalitäten alle drin sind, und ich bin mir fast sicher, da sind nicht alle Funktionalitäten drin, die Apple jetzt mit dem iPad vorgestellt hat, sondern da fehlen noch eine ganze Reihe an Funktionalitäten, und die wird Apple dann im Laufe des Jahres dann wieder nachrüsten, das kennt man ja vom iPhone, und vielleicht auch nachrüsten müssen, weil Hacker sind natürlich immer schnell dabei, dieses Ganze zu hacken, und Apple hat sich so nicht so auf die Hacker besinnt, wie das im Grunde genommen mit dem iPhone so war, wo ich gedacht habe, vielleicht hat Apple was gelernt dabei. Im Grunde genommen haben sie nichts gelernt dabei, sondern die schotten immer noch ihre Geräte und ihre Software von Drittherstellern ab. Und man kann im Grunde genommen nur mit Apples Erlaubnis Software auf dem iPad laufen lassen. Und Apple kann natürlich auch, falls es Software entdeckt, die da nicht hingehört, die Software einfach löschen oder blockieren, das einfach per Update einspielen, ohne dass der User sagt, ja, ich will das. Das ist so eine Sache, die mich stört an diesem iPad. Ich muss das natürlich nicht nur aus einer User-Sicht sehen, die so Anfänger-like, noch kein Computer, keine Erfahrung damit, sondern muss das auch so aus einer technischen Welt für mich als Technikinteressierten sehen. Und da würde ich sagen, Apple ist da schon sehr restriktiv, was das Ganze angeht. Blockt das Ganze ab, hat natürlich den Vorteil, dass für diese Nutzer, die wenig Erfahrung haben, dass Apple da den Haushalt frei hält vor Viren, Würmern, Trojanern und so weiter. Aber die anderen Nutzer, die so ein bisschen mehr Freiheit wollen, mehr so Kreativität in das Gerät reinstecken wollen, das ist so ein bisschen eingeschränkt. Das heißt Programmierer zum Beispiel. Ich bin ja auch Programmierer und also ich würde da nicht drauf programmieren wollen, weil ich habe halt nur dieses eine Möglichkeit, mit diesem iPhone SDK was drauf laufen zu lassen, und wenn ich da zu sehr in das System reingreife, sagt Apple, nö, die Applikation kommt nicht drauf, egal wie geil die Applikation ist. Also das ist so eine Sache, die mir nicht gefällt. Da würde ich sagen, Apple, da müsstet ihr vielleicht drüber nachdenken, dass ihr eine Version rausgebt, die vielleicht ein bisschen was offener ist. die erlaubt, mehr Software drauf zu installieren. Hat natürlich den Nachteil, wenn man das offener macht, dann hat man natürlich auch Probleme, dass vielleicht auch Software reinkommt, die nicht qualitativ so gut ist, die das Gerät vielleicht zum Abstürzen bringt. Und da hält sich ja Apple relativ gut immer raus vor diesen Problemchen, die es ja in der normalen Softwareentwicklungswelt gibt. Einfach schlechte Software oder virenbefallene Software wird wohl auf dem iPad nicht so schnell landen. Insgesamt also würde ich sagen, eine Riesenrevolution ist das Gerät nicht. Ich würde auch nicht sagen, dass ich mir das kaufen würde, also sehe ich einfach keinen Anreiz dafür, weil so ein iPhone OS habe ich schon quasi in meinem iPod Touch und dann brauche ich jetzt nicht so ein iPad. Egal, wie geil das jetzt aussehen mag, die Funktionalität muss natürlich im Vordergrund stehen und so E-Mails abrufen, Webchecken, das kann ich alles auch schon, auch mit einem normalen Netbook, auch wenn das Netbook vielleicht nicht so geil aussieht und nicht so geile Effekte hat, aber es macht es schön leise und macht das in der gleichen Geschwindigkeit, also WLAN-Chip ist der gleiche und kann dann zum Beispiel auch andere Technologien dann unterstützen. Die ganzen Netbooks, die rauskommen, haben zum Beispiel die Möglichkeit, Flash-Animationen abzuspielen, auch wenn ich kein Flash-Liebhaber bin, aber es gibt die Möglichkeit zumindest, das irgendwie nachzurüsten. Beim iPad ist halt alles so geschlossen, dass Apple sagt, nö, geht nicht. Gleiches gilt auch für die Möglichkeit, das im iPhone OS zum Beispiel zwischen offenen Programmen hin und her zu schalten. Da hat Apple auch wieder so einen Clou gemacht, weil im Grunde genommen, ich befürchte, weil das iPhone OS selber kann das ohne Probleme, da bin ich mir 100% sicher, das kann jedes moderne OS und das kann das sicherlich auch. Es ist sogar dafür ausgelegt, es steckt ja quasi ein Unix-Kern drunter, also Multitasking geht ohne Probleme. Aber man hat bei diesem Touch, bei dieser Touch-Steuerung das Problem, wie macht man das? Wie kann man zwischen offenen Applikationen umschalten und wie bringt man es dem User bei, dass er weiß, ach, das sind jetzt offene Applikationen, ich kann umschalten. Ich finde, auf dem Nokia N900 hat man das gut gemacht mit so einem Exposé-Effekt, wo man quasi rauszoomt und alle offenen Applikationen nebeneinander sieht und dann kann man eine offene Applikation wieder reinzoomen. Auf dem Palm Pre hat man das auch ja relativ gut gemacht. Ob das so intuitiv ist, weiß ich nicht, mit dem Umschalten der Software. Und Apple hat sich gedacht, ja, das ist ein bisschen kompliziert, ein bisschen was könnte vielleicht für die User nicht so angenehm sein, lassen wir es raus. Und das ist so eine Politik, die mir auch nicht gefällt. Da sollte es zumindest die Möglichkeit geben, auch wenn es hässlich aussieht. Na, was heißt hässlich? Also das kann im Grunde genommen nicht so hässlich aussehen. Ich sage ja, dieser Zoom-Effekt funktioniert ja. Man kann ja auch in diesem iPhone OS hinein zoomen, um sich Icons größer darstellen zu lassen. Ist ja so eine Möglichkeit. Dann kann man auch eventuell rauszoomen und Applikationen nebeneinander bauen. Allerdings glaube ich auch, dass Apple das einfach nicht... Entweder kriegen sie es nicht gebacken oder, was ich mir kaum vorstellen kann, oder die wollen es einfach nicht jetzt angehen, sondern haben noch andere Problemfelder, die sie jetzt erstmal beseitigen müssen. Also insgesamt würde ich sagen, von der Hardware bin ich begeistert, von der Ausstattung, die sonst noch drinsteckt, nicht so sehr und von der Software auch eher, naja. Also man muss wirklich sagen, Respekt an Apple, dass sie es geschafft haben, iWork für das iPad anzupassen. Ich hätte mir nie gedacht, dass man Office irgendwie so anpassen kann, dass das vernünftig auf so einem iPad läuft. Man kann wirklich damit arbeiten. Ich würde auch sagen, so Leute, die einfache Briefe, Texte schreiben, Tabellenkalkulationen, so ein bisschen was bearbeiten wollen, wunderbar, macht das. Präsentationen halten geht im Grunde genommen auch. Es sei denn, man hat keinen iPad-Dock-Adapter gekauft für einen TV-Ausgang oder sowas oder VGA-Ausgang. Dann muss man sich natürlich das noch nachrüsten. Dann kann man auch gute Keynote-Präsentationen da mithalten. Also das muss man wirklich sagen, ist eine gute Sache. Aber im Grunde genommen ist diese Softwarewelt immer noch zu restriktiv. Also Apple hätte lernen sollen aus dem iPhone OS, als es damals noch keinen App Store gab, wo dann die Idee dieses App Stores quasi in den Hacker-Gruppen gewachsen ist, die das iPhone gecrackt haben und dort dann die Software, den Installer quasi drauf installiert haben, der dann Pakete runtergeladen hat und Software nachinstalliert hat. Und Apple hat das so übernommen, das Konzept, aber wieder restriktiv. Und Apple hätte vielleicht ein bisschen was lernen sollen davon, dass man das ein bisschen was offener gestaltet. Vielleicht nicht für alle User, also für die unerfahrenen User nicht. Die kann man wunderbar immer schön abschotten und streicheln, wie man will. Aber für die etwas erfahrenen User so eine Möglichkeit zumindest zu geben, da irgendwie ein bisschen was offener mit arbeiten zu können. Im Grunde genommen also das iPad von Apple eine evolutionäre Entwicklung, von der Hardware relativ gut, von der Software, also die Software sieht vom Aussehen geil aus zum Sabbern, für alle User sicherlich, die wenig Erfahrung haben mit dem PC, die neu einsteigen wollen in diese Online-Welt, eine nette Sache. Man kann das überall mitschleppen, herumtragen, hat Flash-Speicher, geht auch nicht kaputt, wenn man es ein bisschen rumschüttelt. Das ist eine wirklich gute Sache, aber für so etwas erfahrene Leute, Leute, die sowas fürs Studium brauchen, würde ich sagen, nee, kauft euch lieber ein Notebook oder ein Netbook, weil die haben was, eine offenere Softwarewelt. Man kann im Grunde genommen mehr mitmachen, weil man auch Sachen selbst hineinprogrammieren kann, direkt on the fly, und man keine Beschränkung hat von Apple. Da muss man wirklich sagen, da muss man Apple auf die Finger klopfen. Das ist nicht so der ideale Weg, den Apple dort eingeschlagen hat. Vielleicht ideal für die Kassen von Apple, aber nicht so ideal für die Entwicklergemeinde, für die Experten unter den Usern. Also das ist nicht so ein Gerät, was man Experten empfehlen kann. Es fehlt auch so noch so ein bisschen extra Software, die vielleicht nachgeliefert wird mit diesem App Store, aber da müssen wir mal schauen, wie sich das entwickeln wird. Insgesamt also mein Fazit so ein bisschen, ja, durchschnittliches neues Gerät. Interessante Hardware, interessante Software, eigentlich so wie das iPhone selber. Aber so die Riesenrevolution, die ich zum Beispiel mit dem iPhone gesehen habe, als ich das iPhone bei der Präsentation gesehen habe, habe ich auch erstmal gestaunt und habe gedacht, boah, das ist das neue Telefon. Wenn jetzt noch Software drauf läuft, dann haben wir wirklich hier den Renner. Und es wurde ja auch zum Renner, nachdem Apple dann auch neuere Versionen vorgestellt hat mit 3G und dem App Store. Und gleiches gilt auch für macOS 10 zum Beispiel, als ich das erste Mal gesehen habe, habe ich auch gedacht, oh, Riesenrevolution, das ist endlich mal ein Unix, was geil aussieht. Und beim iPad sehe ich das nicht so. Also muss ich ganz ehrlich sagen, als ich die Präsentation gesehen habe, habe ich gedacht, ja, interessant, aber noch nicht so. Also der riesengroße Wurf ist es nicht. Ob es das wird, werden wir sehen, wird die Zeit auch zeigen. Aber im Grunde genommen so ein bisschen, also da vermisse ich so die Konzepte, die man vom Standard-Desktop eigentlich her kennt. Also für die User, die so einen normalen Desktop-PC haben, die haben wenig Anreize, glaube ich, für so ein iPad. Die Leute, die unzufrieden sind mit ihrem Standard-Desktop, die kann man vielleicht sicherlich irgendwie aufschnappen, neue User auch, aber erfahrene User sicherlich nicht so schnell. Das war es im Grunde genommen schon für diesen Beitrag und auch für diese TechView-Podcast-Folge. Frisch und ganz schnell zusammengeschnürt zur Keynote von Apple und der Vorstellung von iPad. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zur nächsten Folge.